Andacht vom 21.06.2021, Reinhard Hirtler. Wahre Erfüllung. Also, warum ich wieder Lives mache, hat den folgenden Grund. Ich bin nicht im Urlaub. Ich hätte eigentlich meinen 60. Geburtstag in Amerika gefeiert. Mein bester Freund aus Österreich und ich bin seit 30 Jahren mit ihm befreundet, haben das seit 5 Jahren geplant. Ich hatte meinen Rucksack schon gepackt und war drauf und dran, zum Flughafen zu fahren. Die Motorräder waren gemietet, die Flüge waren gebucht. Da rief mich mein Freund an, weil sie ihn nicht ins Flugzeug steigen ließen. Präsident Biden hatte ein Dekret unterschrieben, dass Europäer nicht nach Amerika einreisen dürfen. Also packte ich meine Sachen wieder aus und hier bin ich. Ich kann Lives mit euch machen. Ist das nicht wundervoll? Jemand fragte mich, Reinhard, bist du nicht genervt? Ich antwortete, nein. Jemand besuchte mich hier im Büro, kurz nachdem ich den Urlaub absagen musste. Sie meinte, Reinhard, ich würde tagelang weinen. Und du bist einfach glücklich zu Hause. Ich verrate euch ein kleines Geheimnis. Erstens hörte ich nicht auf, Danke Jesus zu sagen. Denn wenn du mich fragen würdest, ob das nicht weh getan hat, würde ich dir antworten, klar tat es weh, am Anfang tat es sehr weh. Was ich tat, war Folgendes. Ich wiederholte dauernd, ich gebe überhaupt nichts irgendeinen Wert außer meiner Beziehung zum Reich Gottes. David Livingstone, ein großer Missionar in Afrika, hatte das gesagt. Er war einer der größten Missionare überhaupt. Er äußerte diesen Satz. Ich gebe überhaupt nichts irgendeinen Wert, außer in meiner Beziehung zum Reich Gottes. Ich stellte fest, dass diese Motorradtour keinen Wert in Bezug auf das Reich Gottes hatte. Also konnte ich es so stehen lassen. Wenn wir unsere Sichtweise auf den wahren Wert heften, wird es uns immer gut gehen. Immer, immer, immer. Lerne diese Lektion schnell. Achte auf deine Blickrichtung. Behalte immer die Ewigkeit im Blick und behüte dein Herz. Heute will ich etwas mit dir teilen. Schau, plötzlich habe ich 3 Wochen, die ich für den Urlaub reserviert hatte, die ich nun zu Hause bin. Ich dachte, das ist wirklich wunderbar. Denn jetzt kann ich Bücher lesen, die ich schon lange lesen wollte. Und ich kann mehr Zeit im Gebet und mit Jesus verbringen. Leute, ich werde euch nicht sagen, wann mein Geburtstag ist. Ich mag es nicht, meinen Geburtstag zu feiern. Ich mag keine Partys. Deshalb hatte ich geplant, weit weg zu reisen, nur mit meinem besten Freund. Schau, die Leute wollen jetzt meinen Geburtstag wissen. Wie nett. Es ist wirklich wunderbar. Ich habe Zeit für Debbie, Zeit zum Lesen, zum Nachdenken. Die letzten beiden Nächte schlief ich wirklich lang. Ich denke, ich habe jetzt für viele Monate genug geschlafen. 2 Nächte in Folge schlief ich 7 Stunden. Ich bin so erholt. Aber heute wachte ich früh auf. Ich ging in mein Büro und betete und dachte nach. Und der Herr begann, in meinem Herzen darüber zu reden, wie gut er ist. In Psalm 81 steht etwas sehr Kraftvolles. Ich ging gestern ins Bett und ich war traurig, denn ich bin gestern hier einem Mann begegnet. Das kam so. Ich war im Waschraum, weil Debbie hier etwas zu tun hatte, und ich hörte im Nebenhaus jemanden auf Englisch reden. Ich ging hinaus und sprach ihn an. Hey, sind Sie Amerikaner? Der Mann antwortete, wie? Ich fragte nochmal, ob er Amerikaner sei. Das bestätigte er mir. Ich lud ihn ein, zu mir zu kommen, damit wir uns unterhalten konnten. Er wollte nur seinen Hund Gassi führen und dann kommen. So saßen wir dann etwa 2 Stunden in unserem Garten. Ich teilte mein Herz mit ihm. Er ist 40 Jahre alt und mit einer Brasilianerin verheiratet. Und er hat 2 Söhne. Und weißt du, was mich so traurig gemacht und zugleich geärgert hat? Er will überhaupt nichts mit Gott zu tun haben. Und er ist so ein netter Mann. Debbie kam zu uns und stellte auch fest, dass er solch ein feiner Mensch ist. Weißt du, warum er nichts mit Gott zu tun haben will? Er war Christ. Er war in einer evangelikalen Kirche getauft worden. Doch er war so verletzt durch die Religion in der Kirche und durch die Art, wie die Kirche Gott repräsentiert. Ich sagte zu ihm, keine Sorge, ich hasse die Religion auch. Aber ich liebe Gott wirklich. Und er öffnete sein Herz. Ich wünschte, wir hätten uns eher getroffen. Wir hätten sehr gute Freunde werden können. Ich sagte zu ihm, wir hätten uns schon lang öfter treffen und mal ein Bier gemeinsam trinken und reden können. Er mag gutes Bier. Als ich erfasste, dass da ein Nachbar war, der sich taufen hatte lassen, der aber so enttäuscht wurde von der Weise, wie die Kirche Gott repräsentierte, dass er vom Glauben nichts mehr wissen wollte, das berührte mich sehr. Ich sage dir etwas Interessantes, was gestern am Sonntag passierte. Am Samstag gab es ein Treffen hier in meinem Haus. Mit Vinicius, meiner rechten Hand hier im Haus, und mit einem anderen Mann aus Goiânia, der für eine Woche hier ist. Er arbeitet für mich als Buchhändler. Wir unterhielten uns über weitere Pläne für die Zukunft in Sachen Buchhandel und soziale Medien und so weiter. Auch darüber, welche Bücher ich zu schreiben gedenke. Schon eine lange Zeit vor diesem Treffen hatte ich für mich nachgedacht. Und ich sagte zu diesen beiden Männern, ich weiß, was ich tun möchte. Ich möchte, dass die ganze Welt die Güte Gottes erfährt. Ich möchte, dass alle Menschen durch mich erleben, wie gut Gott in seiner Natur ist. Und ich möchte die Menschen freisetzen vom Gefängnis der Sünde, vom Gefängnis der Religion und vom Gefängnis der Selbstsucht. Denn das sind die 3 Gefängnisse, in denen die Menschen stecken. Ich sage dir, die Menschen stecken in diesen Gefängnissen, weil sie Gott nicht kennen. Ich lag gestern in meinem Bett und war wirklich traurig darüber, wie schlecht die Kirche Gott repräsentiert hat. Ich ging schlafen und schrie zu Gott, mir zu erlauben, dass ich ein Instrument für ihn sein möge, dass der Welt zeigt, wie gut er ist. Schau, die beste Strategie des Teufels, er hat keine bessere, ist immer, Gottes Natur zu verdrehen. Er tut nichts lieber. Wir haben diese seltsame Theologie, dass Satan eine Autorität über unser Leben hat. Denk nach. Wie viele Bibelverse verstehen wir nicht richtig? Ich bin wirklich der Meinung, dass Satan uns das lehrt. Denn als er Jesus versuchte, benutzte er die Bibel, um Jesus zu überzeugen. Und der Teufel macht das Gleiche heute mit uns. Er kennt die Bibel und er verwendet sie falsch. Wir aber glauben, das sei das Wort Gottes. Wenn wir also dieser falschen Meinung glauben, dass man gegen den Teufel kämpfen muss und das geistlicher Kampf ist und dass wir sehr aufpassen müssen, weil Satan so mächtig ist, das schreibt eine Botschaft in unser Herz. Und wenn wir das glauben, sehen wir Gott als nicht besonders machtvoll und gut. Ein Fehler. Und Gott erlaubt dem Teufel, uns anzugreifen. Denk darüber nach. Diese Theologie ist eine dämonische Strategie, um Gott als nicht so gut darzustellen, wie er ist. Von Anfang an war das die Art, wie Satan arbeitete. Gott sagte: Esst von jedem Baum, denn die Früchte sind gut. Satan aber behauptete: Ihr dürft nicht von den Bäumen essen. Das ist nicht wahr. Gott befahl dem Menschen, von den Früchten zu essen und seine Güte zu genießen. Ich lasse dich jetzt einen kraftvollen Selbsttest machen. Wenn in egal welcher Situation dein erster Gedanke negativ ist, hast du ein Herz, das die Lüge des Teufels glaubt. Denke darüber nach. Was also ist deine erste Reaktion auf unterschiedliche Situationen? Oh mein Gott, ich habe ein Problem. Oh je, was wird passieren? Schau, Satan wird den Blick immer auf das Problem lenken. Genau das lenkt unseren Blick weg von der Wahrheit, dass Gott gut ist. Also, was für eine Person bist du? Übrigens hat das nichts damit zu tun, ob du Optimist oder Pessimist bist. Hierbei geht es nur darum, ob du die Wahrheit Gottes oder die Lüge Satans glaubst. Wenn dein Herz von der Güte Gottes überzeugt ist, wirst du immer die Freude Gottes in deinem Herzen haben, egal was geschieht. Du wirst immer Frieden im Herzen haben. Denn dann bist du davon überzeugt, dass Gott so gut ist und dir nur Gutes zukommen lassen will. Wir müssen die Natur und damit die Güte Gottes wirklich begreifen. Schau im Psalm 81. Das ist so kraftvoll. In Vers 9 bis 11 sagt er zu seinem Volk: Höre, mein Volk, ich will dich ermahnen. Israel, wenn du mir doch Gehör schenken wolltest. Kein anderer Gott soll bei dir sein, und einen fremden Gott bete nicht an. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich heraufgeführt hat aus dem Land Ägypten. Tue deinen Mund weit auf, so will ich ihn füllen. Jetzt schau, was Satan macht. Er benutzt immer die Bibel. Menschen mit religiösem Denken lesen in dieser Passage: Du darfst keinen anderen Gott haben. Gott ist der Gott, der sein Volk kontrollieren will und der nicht erlaubt, dass ihr etwas anderes tut, als Gott will. Was aber steht wirklich in diesen Versen? Warum warnt Gott vor anderen Göttern neben ihm? Wenn du die Natur Gottes kennst, wirst du verstehen, warum Gott so redet. Gott sagt nie: Hey, ich bin Gott, du musst mir gehorchen. Nein, er sagt: Öffne deinen Mund weit und ich werde ihn dir füllen. Gott drückt aus, dass er der einzige Gott in deinem Leben sein will, weil er der einzige ist, der dir Gutes tun kann. Wie lesen wir das am Ende des Psalms? Und er würde sie mit dem besten Weizen speisen. Ja, mit Honig aus dem Felsen würde ich dich sättigen. Gott sagt: Schau, wenn du deine Erfüllung nur in mir suchst, wenn du begreifst, dass nur ich deine Erfüllung bin, wenn du verstehst, dass du diese Erfüllung von keinem anderen Gott erhalten wirst, wird dein Leben nicht im Chaos enden. Ich möchte nicht, dass du Schmerz empfindest, weil du auf falsche Befriedigung hoffst. Ich habe den besten Weizen und Honig aus dem Felsen für dich. Bitte wende dich mir zu und lass dir geben, was dich wirklich erfüllt. Hab keine anderen Götter. Versuche nicht, dir die Güter, die ich durch Christus bereits für dich bereitet habe, woanders zu holen. Gott zeigt dir: Ich bin so gut, ich habe dich geschaffen, ich weiß, was du brauchst und ich habe alles für dich vorbereitet. Aber das musst du erfahren, indem du deinen Mund weit öffnest und dir geben lässt, was ich für dich vorbereitet habe, damit du erfüllt bist. Schau, was bedeutet feinster Weizen und Honig aus dem Felsen? Ich habe viele Bibelübersetzungen und viele Kommentare dazu gelesen. Die Bibellehrer und Kommentatoren haben unterschiedliche Meinungen dazu. Ich erkläre dir, wie ich das verstehe. Zuallererst ist der Fels in der Wüste Jesus Christus. Im 1. Korintherbrief sagt Paulus, dass der Fels in der Wüste, aus dem Israel trank, Jesus Christus war. 1. Korinther 10, 4. Das Erste, was Gott hier also klar macht: Durch Christus gebe ich dir alles. Alles deutet auf unseren geliebten Jesus. Alles. Wenn wir lernen, in allem auf Jesus zu vertrauen, werden wir mit allem erfüllt werden. Gott sagt also: Ich habe alles, was du brauchst, um erfüllt zu sein in deinem Leben. Deshalb sagt Gott: Bitte hab keinen anderen Gott neben mir, denn ich bin der Einzige, der dir alle Erfüllung geben kann, die du brauchst. Versuche nicht, deine Erfüllung in dieser Welt zu finden. Nicht in Beziehungen, nicht in deiner Ehe, nicht in Erfolg, nicht in Geld. Was sagt die Religion? Deine Ehe muss nicht aufregend sein und dich glücklich machen. Leide sie durch. Das ist so dumm. Was sagt die Religion noch? Christen müssen arm sein. Sie dürfen nicht wohlhabend und erfolgreich sein. Sie dürfen keine schönen Dinge besitzen. Das ist so dumm. Es geht doch nie um das, was du besitzt, sondern um das, was dich besitzt. Gott ist derjenige, der seine Kinder erfüllen will. Was ist der feinste Weizen? Aus Weizen backt man Brot, und Jesus ist das Brot des Lebens. Gott sagt nicht, dass er uns mit Weizen füllt, sondern mit feinstem Weizen. Jesus ist das Brot des Lebens. Wenn du das begreifst, wirst du so erfüllt sein. Es gibt eine zweite Bedeutung. Gott sagte zu seinem Volk, dass er sie ins gelobte Land führen würde und dass es dort Milch und Honig geben würde. Honig ist ein natürliches Produkt. Gott sagt, im gelobten Land gibt es einen Überfluss von allem. Ich verstehe das so, dass Gott ein überfließendes Leben für jeden von uns hat. Wohlergehen. Gott möchte, dass seine Kinder im Wohlstand leben. Er will nicht, dass wir unter Armut leiden. Er will nicht, dass seine Kinder gerade so durch ihr Leben kommen. Sicher nicht. Das Problem entsteht, wenn wir versuchen, außerhalb von Gott Erfüllung zu suchen. Es ist immer ein Problem, wenn wir versuchen, selbst für unser Wohlergehen zu sorgen. Sprüche 10, 22 sagt: Der Segen des Herrn macht reich und bringt keinen Kummer. Ich sehe so viele Christen heutzutage, es geht ihnen gut, sie sind wohlhabend. Aber sie haben deswegen so viel Kummer, weil sie ihre Beziehung zu Jesus verloren haben. Weil sie die Intimität zu ihrem Ehepartner verloren haben, weil sie ihre Gesundheit verloren haben und im Stress leben. Religiöse Menschen sagen dann: Das Geld ist nicht von Gott, es macht unglücklich. Schau, Gott möchte, dass es dir wohl geht. Nimm das in dein Herz auf. Aber wie es in Sprüche 10,22 steht, Gott möchte, dass du es von ihm nimmst und nicht selber machst. Nur von ihm kommt all das Gute in deinem Leben. Wenn du dein Herz auf Jesus als deine Erfüllung gerichtet hast, musst du begreifen, dass er derjenige ist, der dich erfüllen will mit feinstem Weizen und mit Honig. Gott möchte, dass du in Jesus erfüllt wirst und nur das Beste von ihm erfährst. Er sagt, öffne deinen Mund weit. Wenn wir dieses einfache Geheimnis begreifen, dass Jesus buchstäblich alles für uns sein muss, werden wir auch verstehen, dass uns mit Jesus alles gegeben ist. Unsere Gesundheit, unser Wohlergehen, unser überfließendes Leben. Und wenn uns dann etwas Unangenehmes begegnet, wie mir letzte Woche, als ein 5 Jahre langer Traum und ein 5 Jahre langes Sparen darauf über Nacht einfach platzte, werden wir nicht erschüttert. Ich sage dir ganz ehrlich, wie es mir kurz nach dem geplatzten Urlaub ging. Da waren Menschen, die gleich zu mir sagten, Reinhard, sorge dich nicht, Gott hat etwas Besseres für dich. Ich weiß, dass diese Menschen mich aufmuntern wollten. Aber ehrlich, das war nicht wichtig für mich. Ich habe das Beste. Ich habe Jesus. Daniel fragte mich, bist du nicht enttäuscht? Ich antwortete, Daniel, das vollbrachte Werk am Kreuz ist vollbracht. Der neue Bund hat sich nicht verändert. Ich brauche nichts Besseres. Ich habe das Beste. Ich schickte meinem besten Freund in Österreich eine Nachricht. Bitte lass keine Traurigkeit in deinem Herzen aufkommen. Lass uns zurückblicken auf all die guten Momente, die wir schon miteinander hatten, und lass uns Jesus dafür danken. Und er antwortete, du hast so recht, behalten wir das Gute im Herzen und danken wir Jesus dafür. Schau auf diese traurigen Worte in Psalm 81, 12 und 13. Aber mein Volk hat meiner Stimme nicht gehorcht, und Israel hörte nicht auf meinen Willen für sie. Da ließ ich sie laufen in die Verstocktheit ihres Herzens, dass sie wandelten nach ihrem eigenen Rat. Diese Verse machen mich so traurig, weil ich Gottes Herz fühlen kann. Gott sagt, ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut. Deshalb habt keine anderen Götter neben mir, die euch nicht gut tun. Nicht, weil ich ein Kontrollfreak bin oder euch besitzen will, sondern für euch, für euer Bestes. Die Bibel sagt, dass Gott nie sein eigenes Interesse sucht. Gott liebt uns bedingungslos. Er sucht nie sein Interesse, sondern das unsere. Ist das nicht verrückt? Gott will mein Bestes. Der Schöpfer des Universums könnte mich dazu zwingen, ihm zu dienen, aber das tut er nicht. Er bietet mir an, dass er mir dient. Er sagt, öffne deinen Mund weit und alles Gute wird dein sein. Ich werde dich gedeihen lassen, ich werde für dich sorgen, ich werde dir Jesus geben. Jesus, der beste Honig und der feinste Weizen ist. Und über all das hinaus werde ich dafür sorgen, dass es dir in deinem Leben wohlergeht. Ich werde für deine Versorgung im Überfluss sorgen, damit du auch großzügig sein und meine Güte genießen kannst, damit du gesund bist und mir gut dienen kannst. Bitte vertraue mir, wie gut ich bin. Öffne deinen Mund und vertraue mir. Dann lässt er seine Kinder entscheiden. Und dann muss er diese traurigen Worte niederschreiben lassen. Aber mein Volk hat meiner Stimme nicht gehorcht. Schau, was der Psalmist sagt in Vers 13. Da ließ ich sie laufen in die Verstocktheit ihres Herzens, dass sie wandelten nach ihrem eigenen Rat. Hör mir zu, als Israel immer und immer wieder durch sein Verhalten in unterschiedliche Katastrophen hineinschlitterte, strafte Gott sie in Wirklichkeit nicht. Wenn du das ganze Alte Testament im originalen Hebräisch studierst, siehst du, dass es in einer grammatikalischen Form geschrieben ist, die man in unserer Sprache kaum ausdrücken kann. Es bedeutet nicht, dass Gott diese Katastrophen über Israel kommen ließ. Denn wir lesen das ja immer so, als ob Gott ihnen Armut, Krankheit oder sonstige böse Dinge geschickt hätte. Im originalen Hebräisch steht, dass Gott all diese Dinge zuließ. Nun kommt die Frage, warum erlaubt Gott die schlimmen Dinge, wenn er doch gut ist? Die Antwort lautet, er lässt sie zu, weil er so gut ist. Schau, Gott ist so gut, dass er uns frei entscheiden lässt. Er könnte uns kontrollieren, aber er ist so gut, dass er uns die freie Entscheidung gibt. Und wenn wir uns entscheiden, nicht unseren Mund zu öffnen, damit er uns versorgen kann, lässt er uns gehen. Er lässt uns haben, wofür wir uns entschieden haben. Er überlässt uns dem Rat unseres eigenen Herzens, wie es in Vers 13 steht. Was ist das Ergebnis, wenn wir dem Rat unserer eigenen Herzen folgen? Krankheit, finanzielle Probleme, zerstörte Beziehungen, kein Friede. Wir ernten nur die Konsequenzen unserer Entscheidung, dass wir Gott nicht zur einzigen Quelle für unser Leben gemacht haben. Gott schickt uns diese Dinge nicht. Er sitzt auf seinem Thron und ist traurig darüber. Er sagt, ich bin so gut, ich bin so gut. Aber du hast der Lüge Satans geglaubt, die dir erzählt, dass ich nicht gut bin, dass ich dich kontrollieren will, dass ich dir schlimme Dinge schicke, dass du mir nicht in allem und für alles vertrauen kannst. Du hast dich entschieden, diesen Lügen zu glauben, obwohl ich dich gebeten habe, deinen Mund weit zu öffnen, damit ich dich füllen kann. Ich gebe dir Wohlergehen, Gesundheit, unglaubliche Beziehungen. Ich möchte dir alles geben, was du brauchst. Aber wir glauben ihm nicht. Wir haben immer gelernt, anderen Göttern zu vertrauen. Was sind andere Götter? Meine Kraft, mein Geld, mein Dienst, mein Erfolg. Wir bauen in unserem Leben so viele andere Götter auf. Und Gott sitzt da und sagt so traurig, alles Gute kommt von mir. Und du wirst es nicht haben, weil du mir nicht vollkommen vertraust. Dann geraten wir in eine Krise. Die Krise bewirkt nichts anderes, als unsere Herzen zu offenbaren. So werden wir mit unserem Herzen konfrontiert. Aber Satan erzählt uns eine neue Lüge und sagt, schau, Gott ist nicht gut. Wenn Gott gut wäre, wäre dir das nie passiert. Und wir kapieren nicht, dass Gott damit überhaupt nichts zu tun hat. Und Gott sitzt die ganze Zeit da und weint über uns, die er so sehr liebt, weil wir uns unsere eigenen Götter aufgebaut haben. Und er bittet uns, bitte komm zurück zu mir. Ich habe Christus schon für dich vorbereitet. Ich habe Honig, ich habe Weizen, ich habe das Brot des Lebens. Alles, was du für dein weltliches Leben brauchst, ist vorbereitet. Jede Versorgung im Finanziellen ist da und ich werde mich gut um dich kümmern. Ich werde für deine Gesundheit sorgen. Je älter du wirst, desto jünger wirst du dich fühlen. Ich habe alles. Bitte komm zurück und vertrau mir. Leute, es ist wirklich an der Zeit, zu diesem guten Gott zurückzukehren und ihm vollständig zu vertrauen. Unsere Herzen werden sehr schnell weggezogen. Das geht so schnell, denn die Welt beeinflusst uns sehr stark. Sie versucht, unsere Herzen von der Einfachheit eines Lebens mit Jesus wegzuziehen. Und dann geraten wir in eine Krise und geben Gott dafür die Schuld. Weißt, Gott bietet dir das an, aber er zwingt dich nicht dazu. Wenn du diese einfache Wahrheit kapierst und Gottes Herz in Christus für dich verstehst, wirst du anders denken und handeln. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts Gutes fehlen. Nichts Gutes wird fehlen. Wenn wir unsere Herzen so mit Gott in Einklang bringen, wird alles unglaublich sein. Tut mir einen Gefallen, Leute. Verbreitet die Liebe und Güte Gottes über die ganze Erde. Lasst uns der ganzen Welt zeigen, wie gut Gott ist. Sorgen wir dafür, dass Jesus nicht nur unser Erlöser ist, sondern dass seine Botschaft weitergetragen wird. Amen.